Hart in der Nähe befand sich ein Landungssteg für die Boote, und von der Tür aus konnte man die Nebel auf Ben Kior braun sehen. Überall an der dortigen Küste, besonders aber bei Arras, wandern die großen Granitblöcke, von denen ich gesprochen habe, scharenweise, wie Viehherden an einem Sommertage, ins Meer hinaus. Dort stehen sie und gleichen nichts in der Welt so sehr wie ihren Nachbarn auf dem Lande. Nur trennt sie statt der stillen Erde die schluchzende, salzige Flut. Und statt des Heidekrautes umblühen sie Büschel von Seenelken. An ihrem Sockel aber windet sich statt der giftigen Sandviper der große Seeaal. An windarmen Tagen kann man stundenlang im Boot zwischen ihnen hin und her irren, und das Echo folgt einem durch das ganze Labyrinth. Bei Flut jedoch stehe der Himmel dem Menschen bei, der jenen Kessel brodeln hört. An der Südwestspitze von Arras sind diese Blöcke überaus zahlreich und von weit größerem Umfang. Ja, weiter draußen im Meer müssen sie eine gewaltige Wucht erreichen. Ist doch die offene See an die 10 Meilen im Umkreis mit ihnen so dicht besät wie ein ländlicher Ort mit Häusern. Einige ragen 30 Fuß über das Meer empor, andere wieder sind unsichtbar, aber alle sind den Schiffen gefährlich, und an klaren Tagen, wenn der Wind von Westen blies, habe ich, von Arras aus, die großen, schweren weißen Sturzwellen an 64 solchen begrabenen Riffen branden sehen. Aber in der Nähe der Küste ist die Gefahr am größten, denn hier, am Ende der Landzunge, bildet die wie ein Mühlstrudel rasende Flut einen weiten, brodelnden Wassergürtel, die Roost genannt. Oft bin ich bei totenstiller Ebbe hier draußen gewesen, und seltsam wahrlich ist der Ort. Die See wirbelt und schäumt und kocht wie ein Hexenkessel mit einem hin und wieder schwatzenden, hüpfenden Geräusch, als spräche die Roost mit sich selber. Wenn aber die Flut wieder zu steigen beginnt, vor allem bei schwerer See, gibt es niemanden, der sich dem Ort auf eine halbe Meile im Boot nahen dürfte, und kein Schiff, das hier steuern und flott bleiben könnte. Man kann das Getöse noch auf 6 Meilen Entfernung hören. Nach der Seeseite zu ist der stärkste Wirbel. Hier ist auch die Stelle, wo die mächtigen Sturzwellen, die wir hierzulande die tollen Männer nennen, zusammen ihren Tanz aufführen. Einen Totentanz. Das heißt, dass sie mit unter 50 Fuß hoch steigen. Damit muss aber nur das grüne Wasser gemeint sein, denn die Gischt steigt doppelt so hoch. Ob sie ihren Namen, ihren Bewegungen, die rasch und wild und possenhaft sind, oder ihrem Toben verdanken, das bei Flutwechsel ganz Arras erdröhnen lässt, ist mehr, als ich zu sagen vermag. In Wahrheit ist jener Teil des Inselmeeres bei südwestlichem Wind nicht mehr und nicht weniger als eine Falle. Fände ein Schiff durch die Riffe seinen Weg und hätte es die tollen Männer glücklich überwunden, so müsste es an der Südküste von Arras, in der Bucht von Sandag, wo die vielen traurigen Ereignisse, von denen ich berichten will, unserer Familie zustießen, stranden.